Jeden Morgen werden Millionen Menschen etwa zur selben Zeit vom Wecker geweckt, putzen sich die Zähne, machen sich auf den Weg zur Arbeit und haben unterwegs diesen einen übereinstimmenden Gedanken. Wann ist endlich Feierabend? Etwas später wachen Millionen Arbeitslose auf, putzen sich die Zähne und arbeiten anschließend an ihrem Fernsehplan. Auch vor ihnen liegt ein Tag voller Mühsal. Bärbel Schäfer. Ich will nicht länger hässlich sein. Sonja. Du willst immer nur das eine. Ilona Christ. Vom Frauenhaus zurück zu ihm. Hans Meiser. Und das nennst du Busen? Nicole. Du hast mein Leben zerstört. Vera am Mittag. Weltuntergang, es gibt keine Zukunft. Fliege. Wie du mir, so ich dir. Arabella Kiesbauer. Ich habe mein Leben verpfuscht. Arabella Neid. Sex am Morgen. Das alles an nur einem Tag. Wer will Ihnen verübeln, dass auch Sie nur einen übereinstimmenden Gedanken haben? Hoffentlich werde ich bald wieder vom Wecker geweckt. In einer Umfrage in Westdeutschland, was Ihnen an der alten DDR besonders missfallen habe, nannten die meisten übrigens die Gleichmacherei. So, also das ein Ausschnitt aus dem Programm Verpasst Deutschland den Anschluss mit dem Titel Jeden Morgen. Ich werde jetzt mich mal versuchen in der Vorstellung von den beiden aus dem, was ich so in der kurzen Zeit zusammentragen konnte. Ich mache die Vorstellung im Doppelpack, weil ich fand, dass sich die Geschichte einigermaßen ähnelt. Zumindest so in den groben Daten. Also ihr wart beide im Kommunistischen Bund und seid dann Anfang der 80er in die Grünen eingetreten, um dort fundamental Opposition zu machen. Rainer Trampert war Bundesvorstandssprecher und Thomas Ebermann war Fraktionssprecher im Bundestag. Im April 1990 sind beide dann ausgetreten, nachdem mehr als klar war, dass die Grünen lieber mitmachen und mitregieren und nicht opponieren wollen. Seither sind beide unter anderem schreibend tätig für die konkret die Jungle World und, das habe ich zumindest gelesen, für den Rolling Stone. Hallo erstmal. Ja, hallo. Ja, ich schließe mich an, hallo. War die Vorstellung in Ordnung oder habe ich was Wichtiges vergessen? Nee, die war sehr in Ordnung. Ja, also wenn man nicht über die Freundin, die ich in der Zeit hatte, sprechen will, ist nichts vergessen. Gut, wunderbar. Ich dachte, das lassen wir heute mal raus. Doch, eins möchte ich noch hinzufügen. Also ich habe davor eine langjährige, 12-jährige Betriebsratsarbeit. Also ich möchte schon sagen, dass ich durch den Dickicht des betrieblichen Alters gegangen bin, da aus den Gewerkschaften ausgeschlossen wurde, nie wieder aufgenommen wurde bis heute. Ich möchte das als eigene Biografie noch mitnehmen. Und da musstest du dir eben dann was anderes suchen. Könnt ihr uns, die wir das so nicht mitbekommen haben, erklären, was es damals so in den 70er, Anfang 80ern mit diesen vielen linken Gruppen oder vielleicht auch Sekten auf sich hatte, die meistens irgendwas mit Kommunismus hießen? Ja, als das, was man 68er nennt inzwischen, hatte sein politisch-organisatorisches denkerisches Zentrum wahrscheinlich im SDS. Das sind die bekannten Namen. Der bekannteste ist eben Rudi Dutschke. Und nach dem Zerfall des SDS hat es eine nicht nur gute Sehnsucht gegeben, jedenfalls so selbstkritisch würde ich das schon gern sagen, sich jetzt wieder um einige linke Gewissheiten zu sammeln und auch im Gegensatz zu dem, was man damals Flippertum nannte, also eine Vorform des Spontiwesens, ernsthaft politisch zu organisieren. Meist hat man zu schnelle Beschlüsse gefasst, dass man in die Tradition der historischen KPD wolle. Ich will darüber aber nicht spöttisch sprechen. Man, so isoliert wie heute die Linke ist, kann man sich fast nicht vorstellen, dass unsere Organisation neben dem Kommunistischen Bund in Hamburg mehr als 1000 Menschen angehört haben, dass wir Veranstaltungen, internationalistische Veranstaltungen zugunsten des afrikanischen Befreiungskampfes oder irgendetwas so mit 15.000 Menschen bestücken konnten, dass es schon Gründe gab, dass Rainer sagt, er ist aus der Gewerkschaft ausgeschlossen worden, weil es damals bestimmt mehr als, nur in Hamburg, mehr als 100 nicht der Sozialpartnerschaft verpflichtete Betriebsräte und viel mehr Vertrauensleute gab. Also einerseits eine Zeit, auf die man ruhig selbstkritisch zurückgucken soll, andererseits eine Zeit, wo überhaupt eine ernsthafte Gegnerschaft gegen Kapitalismus erstmals wieder organisiert wurde. Welches Programm hatte denn der Kommunistische Bund im Gegensatz zu beispielsweise KBW oder anderen Vereinigungen? Also wie unterschied sich der KB von den anderen? Ich glaube, der Hauptunterschied war, dass wir als die Undogmaten unter den K-Gruppen galten. Unsere Beziehungen zu den sozialen Bewegungen waren die besten. Auf uns trifft das Wort Sekte am wenigsten zu. Wir waren enorm vertreten Mitte der 70er Jahre in den Kämpfen gegen Atomkraftwerke, speziell Brockdorf. Viele unserer Frauen waren selbstverständlicher Bestandteil des Feminismus. Wenn man sagt, diese Unterschiede reichen mir nicht, dann eher so, dass wir am wenigsten die Dämonisierung der Sowjetunion betrieben haben. Zwar auch angelehnt an diese historische Spaltung China-Sowjetunion und solche Schriften wie Polemik um die Generallinie, aber auf gar keinen Fall so etwas wie Hauptfeind der Menschheit sei die Sowjetunion oder Ringen der Supermächte sei das Übel auf der Welt. Das ist vielleicht im Ja, wenn man so kurz sprechen muss, kann man ja nur so eine Splitter nennen. Das waren vielleicht die charakteristischen Unterschiede. Weshalb wart ihr beim Kommunistischen Bund? War es wegen der Programmatik oder war das auch so, dass es da persönliche Beziehungen gab, die euch dann bewogen haben, da mitzumachen? Na, ich kann das von mir aus schildern. Das waren überhaupt keine persönlichen Beziehungen, sondern wenn dann eher programmatische und die des Kennenlernens. Also nicht auf persönlicher Ebene, sondern auf der politischen Ebene. Also ich war mit einer Gruppe im Betrieb und wir standen mit wenigen Leuten in Opposition. Also einmal gegen das Kapital zu kämpfen, zweitens gegen den ganzen sozialdemokratischen Moloch auch noch ankommen zu müssen. Und da sucht man schon einen Partner, damit man weiterkommt, wenn man in so einem Betrieb sich als Gruppe konstituiert hat. Und auf Gewerkschaftsversammlung war der KB eben sehr präsent mit auch sehr klugen Reden, glaube ich, zu der Zeit in der Auseinandersetzung, in der betrieblichen Auseinandersetzung. Und dann sind wir mit der ganzen Gruppe zum KB gegangen und haben gefragt, ob wir nicht Mitglied werden könnten, weil wir finden, dass wir auch theoretisch irgendwie besser werden müssten als bisher nur über die Betriebsarbeit. Und so hat sich bündnispolitisch was ergeben. Ich kann nicht sagen, also ob es in einer anderen Stadt, in der KB nicht präsent gewesen wäre, zufällig auch in eine andere Organisation hätte münden können. Glaub aber, dass manches uns den Weg dahin versperrt hätte. Also der Sprachduktus des KBW und alles abzugeben oder bis auf eine Apfelsinenkiste oder das sehr Vaterländische der KPDAO damals hätte mich schon abgeschreckt. Also Wiedervereinigung, deutsche proletarische Gesamtbewegung, was klang sehr national. Es gab also Gründe, warum ich nicht dahin gegangen bin, damals mit der Betriebsgruppe zusammen. Und auch, also ich glaube, die KPDAO hatte damals den Beschluss kurze Haare, nicht? Damit man beim Proletariat besser ankommt. Und wir waren alle schon mit den Rolling Stones, Street Fighting Men und I Can Get No Satisfaction sozialisiert worden. Deswegen kam auch nur der KB in Frage. Und wie war das bei dir? Ein klein wenig anders. Insofern, ich bin als, wie sagt man, als Heranwachsender. Ich bin Jahrgang 51, dann weiß man, ich war 68, 17 und 67, 16. Und das, was da Studentenbewegung hieß, hat auf mich als Mittel- oder Realschüler eine unglaubliche Faszination ausgeübt. Ich habe das so empfunden, da musst du zugehören. Das, das ist das Leben, diese Angst nicht so werden zu wollen, wie die Erwachsenen, die man so beobachtet, die umschleicht einen ja, wenn man so alt ist. Also ich würde absolut prahlen, wenn ich sage, ich war Bestandteil der Studentenbewegung. Ich war einer der ganz Jungen, die das in den republikanischen Club verschlagen hat. Und manchmal war ich den dort geführten Debatten, damals wurde ja auch sehr im Vokabular von Herbert Marcuse diskutiert, von den 27-Jährigen, die mir steinalt erschienen. Ich will ehrlich sagen, ich weiß genau, ich habe da vieles nicht verstanden, aber es war die erste Zeit der großen Demonstration. Heute musste man über die Black Panther diskutieren und am nächsten Tag über den Sechstagekrieg und am Tag danach über die faschistische Vergangenheit, die nationalsozialistische Vergangenheit Deutschlands und über die Schüsse auf Rudi Dutschke und was ihr wollt, über die Anti-Springer-Kampagne. Insofern war ich etwas eher bei diesem Gemuse als Rainer, der ja auch ein bisschen weiter weg von Hamburg geboren ist. Insofern ist meine Biografie eher so, ich bin in diesen Gedankengang reingekommen, was willst du eigentlich Sozialpädagoge werden? Geh doch mal in Betrieb. Hab mich dann sehr schwer da an den Fließbändern getan. Kann auch nicht von großen Erfolgen berichten, aber es ist immer so, weißt du, das Gefährliche ist, heute muss man darüber lachen. Und damals war das mit so großem Ernst und Enthusiasmus, dass ich eigentlich nicht zu denen gehören möchte, die das spottend in die Tonne treten, sondern ich will sagen, ja, wir können die Fehler feststellen. Jetzt gibt's die Debatte, warum hat sich die Linke von Israel nach dem Sechstagekrieg abgewendet? Wo kommt der latente Antisemitismus her? Ich diskutiere das gerne, aber ich möchte sagen, das war die Zeit, wo man auch gelernt hat, als ganz junger Mensch überhaupt mit den hier bestehenden Verhältnissen halbwegs begründet zu brechen. War es eigentlich zu der Zeit irgendwie, naja, du sagtest, als Schüler hat es dich irgendwo stark fasziniert irgendwie. Es scheint ja generell eine starke Faszination davon ausgegangen zu sein, wenn so viele Leute da mit dabei waren. Also wie kam das oder wie kann man sich das heute erklären? Es war einfach unerträglich in jeder Hinsicht. Also diese Spätfolgen der 50er Jahre kann man sich, wenn man so alt ist wie ihr, ganz schwer überhaupt noch vorstellen. Ich bin damit aufgewachsen, dass in jeder Nacht in Hamburg die Polizei Schwule gejagt hat und die vor Gericht gestellt wurden. Um so ein Beispiel zu nehmen, oder alles, was meine Lehrer waren, waren Nazis. Meine auch, aber es gab zum Beispiel den Kuppelparagrafen, der wirklich angewendet wurde. Ich wollte meine Freundin nur zum Baden abholen und war 5 Minuten in der Wohnung. Da kam die Polizei und holte mich raus, weil Nachbar mich gesehen hatte und den Verdacht hatten, dass wir unbeaufsichtigt in der Wohnung gewesen sein könnten. Und da gab es eine Anzeige an ihre Eltern wegen Verkupplung. So mit diesem Tagesklima muss man leben. Und da hast du nur noch einen Gedanken, wie breche ich, wie komme ich raus? Also es kann ganz komische Äußerungen bekommen. Und wenn es sehr sinnvoll läuft, dann politisiert sich das auch tatsächlich. Dann kann man auch den Ursachen etwas auf den Grund kommen. Und deswegen bin ich froh über den Weg, den ich gegangen bin, gegenüber anderen, die meinetwegen nur irgendwas kaputtgeschlagen haben, aus Verzweiflung oder so. Und dann auch ganz schiefe, krumme Dinger gedreht haben. Ja, jetzt werde ich euch mal ein bisschen fragen, wie ihr eigentlich zu den Grünen gekommen seid und was euch dazu bewogen hat. Ich meine, es war ja zu Anfang wohl so gewesen, dass viele von den K-Gruppen, die es damals gab, die Grünen auch zu Anfang bekämpft haben, ne, und eher gegen die Grünen gearbeitet haben. Und wollt euch jetzt mal fragen, was euch dazu bewogen hat, überhaupt in diese Partei einzutreten. Ja, wenn man das genau nimmt, muss man dann eine Hamburger Geschichte erzählen. 1978 hat in Hamburg die Bunte Liste kandidiert. Das war so ein Versuch, die linke außerparlamentarische Szene zusammenzufassen. Und diese Bunte Liste hat 3,5% bekommen. Die Bürgerpresse hat das für spektakulär erfolgreich gehalten und wir waren ziemlich niedergeschlagen, eine 5% geschildert zu sein. Also es war eine Stimmung im Land. SPD und CDU sind nicht mehr unterscheidbar. Beide für die Pershing und Cruz Missile, beide für Atomkraftwerke und beide, je nachdem wo sie regierten, besetzte Häuser abräumt. Es entstand ein linkes Milieu und gleichzeitig entstand ein gefährlich rechtes Milieu, was in solchen Namen wie Herbert Gohl von der CDU, Club of Rome, Ökofaschismus sich ausdrückte. Und um da von links rein zu powern, subjektiv als kommunistischen Entrismus, ja, haben wir damit gemacht. Also ich glaube, wir haben emotional den Terminus wir Grüne nie verwendet. Ich habe immer. In der Rede musste man das mal sagen. Ne? Wenn ein Kreisverband darauf bestanden hat, schon, ja. Nein, sonst habe ich weiß, dass ich viele Reden gehalten habe, wo ich immer versucht habe, Marx und Ökologie miteinander zu verbinden. Auch. Und, man muss aber als politischen Auftrag an sich selbst zu der Zeit sehen, den andere ja nicht so wahrgenommen haben, sondern sogar gesagt haben, jetzt beginnt der Sündenfall in die Parlamente, dass so etwas eine ganz große Attraktivität plötzlich bekam, dass grüne Ökologiebewegung, Gründung auf diesem Gebiet, also zusammen mit Friedensbewegung, vorher Anti-Atom, die dort mit hineingingen oder zusammenarbeiteten, zu einer großen Bewegung zu werden schien und da auch wurden irgendwie. Und gleichzeitig die Gefahr bestand, dass das eine Blut- und Bodenbewegung wird. Und ich weiß, dass ich schon sehr stark gekämpft und sehr damit auch beschäftigt war. Wie kann daraus ein Linksprojekt entstehen in der Bundesrepublik? Und da ist es uns ja auch tatsächlich geglückt, alle Rechten rauszuschmeißen. Und dann später kamen andere hinein, wie die Spontis aus Frankfurt mit Fischer und Cohn-Bendit und andere noch. Und der ganze Sog hinein ins Regieren, also weil das angeblich nur verändern könne, hat dann unseren anfänglichen oder auch beibehaltenen Auftrag, wir schaffen es, dass eine gesellschaftliche Opposition auch in den Parlamenten gesellschaftliche bleibt. Das heißt, dass wir die Parlamente nutzen, um die Widersprüche aufzudecken und aufzuzeigen, ansonsten aber Basisbewegungen überall da, wo sie radikal gehen, zu unterstützen und diese Anbindung aufrechtzuerhalten. Und das ist uns zweierlei abhanden gekommen. Einmal in den Grünen der Integrationsprozess hinein, der uns überlebt hat. Und außerhalb wurden wir oder die Grünen nicht mehr von unten kontrolliert, weil auch die Basisbewegungen kaputt gingen. Sodass es dieses Korrektiv von unten, auf das wir bauten und uns auch hätte stärken können, meinetwegen in einem Linksprozess der Grünen weiterhin radikal bleiben zu können als Partei, entschwunden ist. Und da brach unsere Basis sozusagen hier und da zusammen. Ja, und wann war das ungefähr gewesen so? Also wie lange meint ihr, habt ihr eure Inhalte, die ihr rüberbringen wolltet, auch rüberbringen können in den Grünen? Also ich kann, wenn ich das datieren sollte, würde ich sagen, bis Mitte der 80er Jahre, so war noch ein dialektischer Prozess im Gange. Also beide konnten sich öffentlich äußern mit den verschiedenen Linien. Beide konnten also für ihr Politikmodell werben, waren präsent in der Öffentlichkeit. Wir wurden aber natürlich schon arg angegriffen, das ist klar, wir waren ständig unverbesserliche Fundamentalisten, die Deutschland in die Steinzeit zurückbringen wollten oder... So wie zum Beispiel der Chili oder sowas, oder? Ja, die haben uns angegriffen ständig mit, müssten endlich vernünftig werden und das staatliche Gewaltmonopol akzeptieren und die Kriegsfähigkeit Deutschlands war schon vorgedacht im Grunde darin. Und wir sind langsam in die Minderheit geraten, konnten diesen Prozess nicht mehr offen gestalten und haben immer gesagt, also sobald wir mal abrutschen sollten in die Rolle der Jusos oder so etwas Ähnliches in der Sozialdemokratie, ziehen wir daraus die Konsequenz und beenden dieses Projekt für uns. Und das haben wir konsequent eingehalten. Haben vielleicht etwas verspätet dann diesen Austritt gemacht. Will dazu aber sagen, das hatte einen gewissen Grund. Wir haben noch versucht, eine größere Austrittswelle hinzubekommen. Und das gestaltete sich nicht so einfach. Und wir wollten eigentlich einen Prozess des größeren Austritts und vielleicht neu, das war die Idee der radikalen Linken dann, daraus mit speisen zu können. Und deswegen hat es ein bisschen länger gedauert, bis wir dann tatsächlich rausgegangen sind. Das wollten ja damals die Leute, die ausgetreten sind aus den Grünen, wollten ja viele immer so einen kollektiven Austritt organisieren, oder? Also ich habe mal gehört, dass Herr Scheli das wohl auch wollte, irgendwie, wie er damals gegangen ist. Wie habt ihr das damals erlebt, irgendwie, mit dem Scheli Also wenn es euch nicht zu langweilig ist, über den Menschen zu reden, da wart ihr schon weg. Ja, also wir haben ihn, er war in den ersten beiden Jahren der Grünen, so in der Zeit von 82 bis 84, wirklich nicht unser härtester Feind, weil da noch andere Konflikte ausgetragen wurden. Also wenn du sagst, du musst erstmal dafür sorgen, dass in dieser Partei Abtreibungsgegner keinen Platz haben. Oder Leute, die einen Ökologiebegriff von der demütigen Einordnung des Menschen in die ewigen Kreisläufe der Natur postulieren, also antimodernistisch bis dort hinaus sind. Oder auch rassentheoretische, also so etwas wie, was man jetzt vielleicht kaum noch kennt, der Weltbund zum Schutze des Lebens. Das hat schon eine Tradition bis Ludendorff. Und zweitens war Schilly am Anfang deswegen nicht unser Gegner, weil wir so etwas gemeinsam gemacht haben wie gegen die Lächerlichkeit des Symbolischen. Am Anfang war bei den Grünen ein Symbolismus, dieses Amerikanische, was Petra Kelly gebracht hat, die konnte kaum an einem Baum vorbeigehen, ohne sich dort anzuketten. Danach dann ist er natürlich aufgetreten als der Mensch, der den Staat akzeptieren will. Sowohl in der Formel des staatlichen Gewaltmonopols, als auch zum Beispiel, dass er sehr öffentlich, sehr massiv gesagt hat, er wird bei der Volkszählung seinen Zettel ausfüllen. Es gab so eine Anti-Volkszählungskampagne, die recht massenwirksam war. Ja, und da war er dann sozusagen an der Spitze der ewigen Tabubrecherei und der Rhythmus war ganz leicht zu berechnen. Er schrieb ein Thesenpapier, der Spiegel druckte es ab und lobte ihn als die wandelnde Vernunft und bezeichnete jeden, der dagegen war, als dem Ayatollah Khomeini verwandt. Nicht schlecht. Gab es für euch einen besonderen Anlass dann zu sagen, so das war's jetzt oder war das ein schleichender Prozess für euch? So habt ihr gesehen, dass die Pferde davon schwimmen und oder gab es einen konkreten Anlass jetzt? Nee, das war schon eine Verwiesung. Man konnte das etwa feststellen. Also wir haben eine Zeit lang ja mitgekämpft, um die Grünen einigermaßen radikal zu halten. Aber man merkte schon, also mit der ersten Bundestagsfraktion war das Eigenlob auf, wir haben die meisten Gesetze eingebracht, schon so dominant. Und dann wurde die grüne Programmatik vom Bundestag aus sozusagen angegriffen, als realitätsuntauglich. Dann gab es das große neue Wirtschaftsprogramm aus dem Bundestag hauptsächlich heraus erarbeitet, in dem wir alle dominanten Größen des Kapitalismus zu akzeptieren hätten und nur immanent noch gestalten durften, weil wir sonst angeblich nicht politikfähig seien. Diese Welle wurde immer breiter, die um Anerkennung buhlte. Und Anerkennung in diesem System setzt natürlich voraus, dass du alle Grunddaten akzeptierst. Deutschlands Stellung in der Welt als zweitstärkste Weltmacht, ökonomische Weltmacht. Du musst akzeptieren den Staatshaushalt, ganz dumm, der steht fest. Also die Idee, dass Siemens meinetwegen 30 Milliarden Bargeld auf der Kante hat, die für Firmenkäufe vorgesehen sind und die könnte man abschöpfen und damit was Besseres machen, kam nicht mehr auf, weil das ja auch staatlich gesetzlich verboten ist. Ne? Und insofern wurde das Netz immer enger gezogen und die Luft zum Atmen wurde immer stickiger. Nicht? Also es war kaum noch möglich, dagegen anzukommen. Und dieser Prozess war schleichend, den ich jetzt an dieser Sache immer geschildert habe, an dem Wirtschaftsprogramm. Und das waren ja auch bei anderen Dingen dann. Also als man dazu überging, eine Diskussion in Gang zu bringen, dass man nicht enteignet oder sowas, vergesellschaftet und eine gesellschaftliche Demokratie Wirklichkeit werden lässt als Idee, für die man kämpft. Also heute wird ja nur gewählt, also von Demokratie kann wirklich keine Rede sein, sondern wirklich die Frage gestellt hat über diesen Titel Basis, Titel Basisdemokratie, tatsächlich Betriebe demokratisch zu verwalten und damit die gesamte Ökonomie und damit die gesamte Reproduktion des Menschen, was überhaupt erst der Beginn eines Befreiungsprozesses sein kann, das wurde erschlagen mit dem Vorschlag, dass die Bevölkerung Aktien kaufen sollte, glaube ich, um so die Mehrheit an den Banken sich zu erwerben. Und da habe ich einmal aus Spaß ausgerechnet, dass etwa, glaube ich, bei 300 Mark, wenn jeder 300 Mark im Monat spart, man die Deutsche Bank in 130 Jahren etwa schon hätte. Oh. Das ist ja gut. War euch das Thema Ökologie eigentlich besonders wichtig gewesen? Ich meine, die Grünen sind ja immer so ein Synonym für Ökologie irgendwie. Bei euch, ging es ja, ich weiß nicht, bei euch waren es ja schon mehrheitlich andere Inhalte gewesen, die ihr rausbringen wolltet. Oder wie war das? Nee, das glaube ich nicht. Also, wenn jetzt jemand nachlesen würde, was haben der Trampert und Ebermann zusammen für Bücher geschrieben, so haben wir ja auch Mitte der 80er Jahre eins geschrieben, in dem schon eine praktische und theoretische Reflexion stattfindet, ob die Möglichkeit, dass die Menschheit auch in diesem Terminus ihre Lebensgrundlagen unterhöhlt, als eins der großen Krisenszenarien entwickelt wird. Mit vielen Worten ist es ja so, dass sie irgendwann einen Klang bekommen, dass man sie nicht mehr benutzen kann, egal was man selbst dabei denkt. Wenn du heute Ökologie sagst, denkt der eine, das geht um Getrenntmüllsammlung, und der andere sagt, das ist wohl Dosenpfand oder irgend so etwas, oder Autobahnuntertunnelung zugunsten der Rotbauchunke. Es ist zur Umwelttechnokratie billigster Art gegangen, aber die Frage, sagen wir, ich nehme jetzt mal eine Frage raus, ob die jetzige Produktionsweise auch solche konsumtiven Bedürfnisse erzeugt, die nur an die jetzige Art des Produzierens gebunden sind und es eine ausbeutungsfreie, auf emanzipatorischem Weg sich befindliche Gesellschaft nicht zwanghaft, sondern ziemlich schlüssig andere konsumtive Sehnsüchte entwickeln würde, ist eine ökologische Fragestellung gewesen, die wir mit unserem Instrumentarium klassisch-kommunistisch ausgebildet zu sein oder viel Lenin gelesen zu haben, nicht erfassen konnten. Also insofern würde ich auch immer sagen, das ist auch ein Prozess des Lernens. Heute kannst du es nicht. Heute ist es mit ganz anderen Worten so. Also im Moment ist zum Beispiel in bestimmten Szenen das Wort Antideutsch zu einem Schimpfwort geriert. Ich glaube, ich weiß, warum das so ist, aber ich würde immer sagen, seit 10 Jahren mindestens versuchen wir, eine antideutsche Stoßrichtung in unsere Vorträge, in unsere sarkastischen Abenden zu bringen. So gehen manchmal Worte nicht, wie zeitweise das Wort Kommunismus eine Übersetzung wie Stalinismus hat. Ja, also zum Abschluss nochmal irgendwie. Wie schätzt ihr das jetzt so nach 22 Jahren ein, euren Weg bei den Grünen? Was hat es gebracht? Sind Leute auf den Zug aufgesprungen? Habt ihr Leute begeistern können? Ich meine, wenn man sich's heute anguckt, habt ihr ja von selber auch schon mal gesagt, dass die Linke ziemlich marginalisiert ist im Moment. Und wollte einfach nochmal einen Rainer fragen dazu. Ja, ich würde es für einen Fehler halten aus der Nachschau und des Misserfolges, jetzt sagen zu können, ja, dann war der Weg vielleicht nichts. Also wir müssen uns da schon die Gedanken machen, warum die uns damals kritisiert haben und gute Gründe hatten für die Kritik, weil sie das Hineingehen in den Parlamentarismus für einen Sündenfall oder den Sündenfall hielten, warum die uns mit der Kritik begleitet haben, Autonome etwa, genauso den Aderlass erlebt haben wie wir. Also die Integrationsmechanismen dieses Systems geschehen ja nicht nur übers Parlament, sondern überall. Also wie viele Menschen, für wie viele beginnt mit dem Ende des Studiums der Ernst des Lebens, dann wird geheiratet, aufs Land gezogen oder was weiß ich. Also integriert wird an allen Ecken, und deswegen war die Kritik damals, der Parlamentarismus ist es, den wir ja kritisiert hatten, indem wir in ihm waren, eher eine Verblendung in anderen Kreisen, sich nicht mehr anschauen zu müssen, wodurch sie bereits integriert wurden mit ihrer Kritik an uns. Ja, und wir haben auch zum Teil zu große Zugeständnisse gemacht, würde ich selbstkritisch sagen. also das sind fast zwangsläufige Geschichten. Du machst innerparteipolitische Rücksichtnahmen auf Bündnisse, mit denen du noch weiter zusammenarbeiten möchtest, wie sie auch außerhalb einer Partei geschehen. Ja. Du machst also Zugeständnisse und da würde ich eine Kritik erlauben an uns, dass wir auch zeitweise zu große Zugeständnisse gemacht haben, vielmehr eher hätten radikalere Brüche machen können. Aber eines möchte ich davon loslösen, ob wir dann erfolgreicher gewesen wären, bezweifle ich, weil der ganze Prozess, der hinauslief oder dann einen radikalen Schub nochmal bekam, also mit der deutschen Wiedervereinigung etwa, Deutschland ist wer in der Welt, alle internationalen Verträge, in denen Deutschland eingebunden war, sind nicht mehr, wir selbst gestalten jetzt Weltpolitik und das Zusammenkommen von zweier kollektiv-psychotischer Entwicklungen, also der Westdeutsche konnte sich plötzlich als Sieger fühlen, weil er immer die kaputten Bauten des Ostens sah oder serviert bekam und dadurch sich nachträglich für ihn nochmal bestätigte, wie gut es war, dass er nie etwas getan hatte, sondern immer nur mitgeschwommen ist. Wir waren im guten System. Der Ruf aus Ostdeutschland, immer nie alle Menschen, der Ruf aus Ostdeutschland, endlich zum Sieger Deutschland gehören zu dürfen, endlich in der Welt auch etwas zu gelten und nicht irgendwo an der Goldküste Rumäniens neidisch auf den Westdeutschen zu gucken, der sich drei Diener kaufen konnte, wenn er sich leider keinen kaufen konnte. Das heißt, Deutschland als Opfer, Psychose aus dem Osten, endlich auch, wir sind nicht mehr Opfer. Und Deutschland als Weltgeltung, wir sind die Herren der Welt wieder. Wenn sich das verschmilzt, und dieser Prozess ist ja nun mal leider eingetreten, dann kann ganz Grauenhaftes, oder kommt ganz Grauenhaftes raus, dass sehr viele Befreiungsideale, egal von welcher Couleur, in welcher Gruppe sie gearbeitet haben, wegschwemmt auch. Also dagegen wären wir auch mit einer besseren und klügeren Politik wohl nicht gefeit gewesen. Ja, dann frage ich jetzt mal. Ihr habt ja nach den Grünen das Projekt Radikale Linke, also eine Radikale Linke aufzubauen, irgendwie geplant als Strategie und wollt einfach mal fragen dazu, wie es dazu gekommen ist dann, klar, durch den Austritt der Grünen und wie weit ihr damit gekommen seid, wer da alles dabei war, es waren ja nicht nur Grüne und ja, lass den Thomas mal reden. Ja, ich glaube, das ganze Ding hat ja nur ein gutes Jahr gelebt, obwohl, wenn man das so sagen darf, eine der schönsten Demonstrationen in der Geschichte der Bundesrepublik, die Demonstration Nie wieder Deutschland in Frankfurt aus Anlass der Wiedervereinigung mit, ich glaube, wir sagen rückblickend 25.000 Menschen. Ich weiß es nicht genau, ob da 20.000 waren, aber jedenfalls eine sehr große. Das ist ganz entscheidend, das Produkt dieser radikalen Linken. Funktioniert hat es nicht, weil sofort zwei Widersprüche reingeknallt sind. Das eine war, zu viele haben aus der Entwicklung der Grünen den Schluss gezogen, nun müssen wir unbedingt in die PDS. Dieser Flügel brach uns weg. Oder brach den weg, die es nicht wollten. Und das zweite war der Golfkrieg, wo 91, wo ein Teil der radikalen Linken, die besonders an der Zeitschrift konkret orientieren waren, kriegsbefürwortend waren. Und in so kurzer Zeit zwei Auseinandersetzungen mit solchen Sprengsätzen konnten wir nicht überleben. Drittens muss man sagen, wir hätten es vielleicht so nicht machen sollen. Es war ein blöder Verdacht gegen uns in der Luft. Die da jetzt aus den Grünen raus sind, suchen sich eine neue Basis, wollen Berufspolitiker werden. Das ist ja auch immer so, wenn man dann auch schon ein bisschen deutlich über 40 ist oder sowas, gibt es auch so eine Verdächtigung von jungen Leuten. Ach so, die sind wohl arbeitslos, die müssen wohl was Neues zimmern. Und das war das dritte Gerücht, da kann man nicht gegen an, weswegen ich immer sagen würde, sowas würde ich nie wieder so machen. Dann lieber vier kluge Essays oder Artikel im Jahr schreiben und gucken, wer sie annimmt, als noch einmal so ein Kraftakt zu machen, also einen unnötigen Kraftakt. Ja, wenn wir jetzt schon beim Thema radikale Linke sind oder so, welche Perspektiven seht ihr denn so im Moment für radikal linke Politik? Ja, ich meine, wir haben uns ja durch das, was wir beobachten konnten, durch das, was Rainer als kollektivpsychologische, gesellschaftliche Situation oder welthistorische Situation sagt, aus all diesen Debatten völlig verabschiedet, die mit zu großen Worten betrieben werden. Zum Beispiel das Wort Hegemonie. Es wäre albern, wenn euer Radiosender hier sich träfe und mal bespräche, wie man jetzt die Hegemonie im Rundfunkwesen Baden-Württembergs erobert. Und ihr braucht auch keinen Gramsci-Text, um da besser zu werden, sondern das, es ist, ich kenne euren Sender nicht, aber ich hoffe, er hat den Anspruch, durch eine besonders trostlose Zeit ein paar kluge Gedanken zu retten und ab und zu praktisch zu intervenieren. Also wenn hier in Mannheim oder Heidelberg so etwas passierte wie ein Überfall auf ein sogenanntes Asylantenheim, dann müsst ihr schon los. Dann nützt es nichts, nur zu sagen, wir wollten ja nur ein paar kluge Gedanken durch die Zeit retten. Aber etwas anderes machen wir, glaube ich, objektiv im Moment nicht. Und deswegen wollen wir dafür eine große Wertschätzung haben. Wir wollen sagen, dass jeder, der das hinkriegt, eine wie auch immer bezeichnete Nische zur Rettung emanzipatorischen, linken, kommunistischen Denkens aufrechtzuerhalten und manchmal interveniert, das ist unser Freund in dieser Gesellschaft. Es lässt sich jedenfalls in einer Phase, in der, denke ich, mit dem Zusammenbruch der schlechten sozialistischen Staaten zugleich auch der Gedanke an Sozialismus, Kommunismus als Befreiungsgedanke zerstört worden ist, aus den Köpfen raus ist oder sogar diffamiert ist. Also, aber meistens genügt im heutigen Denken eigentlich schon die Niederlage, warum etwas schlecht ist. Wer verloren hat, ist schlecht, weil er verloren hat. Diese Tautologie ist im Denken ja drin. Und das hat sich nur als Niederlage erwiesen. Und nicht nur der Gedanke ist weg, ist zerstört, sondern die Möglichkeit der Kritik an ihm ja gleichzeitig mit. Also was waren das für segensreiche Zeiten, als noch der Sozialismus kritisiert werden konnte, weil er falsch war. Heute interessiert nicht mal mehr die Kritik daran, weil der Gedanke selbst weg ist. Und wie lange das dauert, bis die Menschen zum Teil ja auch im gesamten Osten nicht die Niederlage ausschließlich dem eigenen sozialistischen, falschen sozialistischen System ankreiden, sondern bis gemerkt wird, dass das Hungern in Russland oder sonst wo, dass die Deindustrialisierung Ostdeutschlands auch etwas mit dem Neuen, mit der Marktwirtschaft zu tun hat, kann das manchmal eine Generation dauern, das weiß ich nicht. Das dauert. Ja. Okay, und jetzt ganz konkret, habt ihr Wünsche für den Wahlausgang morgen oder ist euch das eigentlich total egal? Muss die PDS rein? Mir fällt kein Witz ein jetzt. Also mir ist es einfach schlicht total egal. Also, eine kleine Begründung dazu noch, dass nun in fast allen Punkten, ob Sozialabbau, ob Deutschland wieder Kriegsfähigkeit erlangt nach Hitler, ob das Kapital von Steuern entlastet wird, ob Asylbewerber noch schneller ausgetrieben werden, in allen Belangen, wo man links-rechts sagen würde etwa, ist die rot-grüne Regierung rechts neben Kohl, ziemlich stark rechts. Das möchte ich nicht mit einer Stimme belohnt sehen. Und die PDS verspricht, also das am Leben zu halten und damit sich ein bisschen am Leben zu halten. Aber ansonsten ist sie in ihren Strukturen dabei, also schneller den Weg, den die Grünen mühsamer über 10 Jahre brauchten, um sich anzupassen in diesen Staat, nachzuvollziehen. Wobei sie einen großen Vorteil hatten. Sie hatten nie das Problem mit Staat sein. Das waren sie und sind es geblieben. Die Grünen mussten in einem Umerziehungsprozess erst zum Staat gebracht werden. Thomas, du noch irgendwas? Ach, Wünsche habe ich auch. Ich sehe die eigentlich ganz gerne heulen, muss ich ehrlich sagen. Och, naja, wer wird es jetzt am besten können? Sagen wir mal Claudia Roth. So in Großeinstellung. Ich meine, wenn einem schon sonst keine Freuden bleibt, dann muss man sich mit trockenem Brot begnügen. Aber du hast gefragt, was mich freuen würde. Sowas, nicht? Das, die gespielte innere Zerrissenheit des Bielefelder Parteitags transportiert wird in eine echte Trauer. Da war der ja auch gewesen, ne? Oder? Soweit ich weiß. Als Journalisten, das war lustig. Das war unheimlich, also das war wirklich toll. Also so viel Schmalz, so viel geweint habe ich selten.